Thank you.

Hypermediocrity. Ich möchte ein Eisbär sein. Im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles wäre so klar. Thank you.